Seltsam, es fühlt sich an, als wäre ich verlegen, ihre Stimme entgegenzunehmen. Ich werde den Hörer wohl auflegen, um sie nicht zu hören. Es würde meine Ordnung nur stören. Niemand weiß, wohin uns dieser Weg führen wird. Herr Wirt, gib mir noch ein Maß voll Sorgen. Sollen sie alle ans Licht, nichts bleibt mehr verborgen. Hinter Eitelkeit und Ritualen, die uns wie Wahlen keine Wahl lassen. Die Zeche müssen wir am Ende trotzdem zahlen. Nur möchte ich mir mein Leid lieber selber aussuchen. Am liebsten wäre mir Tee, ein Stück Apfelkuchen, sonst nichts verbuchen. Wonach soll ich weitersuchen? Hab schon alles gefunden und kenne sie trotzdem nicht. Doch das Gesicht bleibt bestehen wie Narbengeiste. Auf eine seltsame Art und Weise beförderte mich diese Reise zurück zum Ursprung meiner jugendlichen Träume. Aus Angst, ich hätte mehr als ich ahnte von meinem Leben versäumt. Eine schale Note bleibt bei allem Schönen, was vergeht. Gibt es vielleicht ein Wesen, das den Sinn von allem versteht? Was ist eine Träne, die ihre Spur durch nackte Haut zieht, wenn ihr Ursprung sich jeder Einflussnahme entzieht? Seinen Körper sprechen hören, wenn man schlafen will. Alle Grenzen brechen sehen, wenn man zusammen chillt. Das sind Momente des größten Glücks und der tiefsten Trauer. Ich glaub, aus diesem Grund bauen Menschen ihre Herzen in Mauern.